Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas und zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il richteten ausländische Prominenten Glückwunsch-Telegramme und Briefe an Marschall Kim Jong-un. Unter ihnen sind die Parteiführer Syriens, Russlands, Ungarns, Bulgariens, Guineas, Benins, Ägyptens und Mexikos, einschließlich des Generalsekretärs der Solidaritäts- und Entwicklungspartei der Union von Myanmar und des Vorsitzenden der KP Deutschlands, die Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen, militärischen und wirtschaftlichen Kreise in verschiedenen Ländern wie in China, Nepal, der Mongolei, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo, Angola, Venezuela, Peru und Ecuador und die Vertreter der internationalen Organisationen, der sozioideologischen Gesellschaften und der Organisationen für Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und Freundschaftsgesellschaften. Sie beglückwünschten den Genossen Kim Jong-un zu bedeutsamen Anlässen im August auf das Herzlichste und äußerten ihre feste Überzeugung davon, dass das koreanische Volk unter der klugen Führung von Kim Jong-un, der die koreanische revolutionäre Sache und die Sache der Songun-Revolution glänzend fortsetzt, im Kampf für die Durchsetzung der Aufgaben, dargelegt auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, große Erfolge erzielen wird.